Eine Welt aus Stein? Es ist also nicht erstaunlich, dass fast alle Überreste aus der Steinzeit aus Stein sind. Deswegen nennen wir die Zeit ja so. Allerdings ist der Name ganz schön irreführend, denn er weckt in uns die Vorstellung, dass damals alles aus Stein war. Was natürlich Quatsch ist. Steinzeitmenschen besaßen keine Steinbetten und sie trugen auch keine Steinhüte oder Steinschuhe. Die meisten ihrer Besitztümer bestanden aus anderen Materialien. Doch die sind inzwischen längst Kompost. Nur die Steinsachen haben überdauert. Genau deshalb ist es ja so schwer zu beurteilen, wie unsere Ur-Ur-Urgroßeltern gelebt haben. Aber ganz unmöglich ist es nicht. Denn was uns die toten Steine nicht mehr verraten können, das verraten uns vielleicht lebende Menschen. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt Menschen, die an entlegenen Orten der Welt immer noch ein bisschen so leben wie unsere Urahnen. Wenn wir sie in ihrem Umfeld beobachten, können wir vielleicht einiges über die Steinzeit lernen. Ganz allgemein können wir Menschen in drei Gruppen unterteilen. In diejenigen, die ihre Nahrung selbst anbauen, diejenigen, die ihr Essen kaufen und diejenigen, die es jagen und sammeln. Menschen, die ihre Nahrung anbauen, sind Bauern. Sie säen zum Beispiel Weizen und backen Brot daraus. Sie pflanzen Apfelbäume und pflücken die Äpfel. Sie halten Hühner und essen die Eier und manchmal auch gleich ein ganzes Huhn. Die meisten Menschen heutzutage gehören zur zweiten Gruppe. Sie erzeugen ihre Nahrung nicht mehr selbst. Sie kaufen sie. Wenn sie Hunger haben, gehen sie auf den Markt und besorgen sich Brot, Äpfel und Eier. Oder sie greifen zum Smartphone und bestellen sich eine Pizza. Unsere Steinzeitvorfahren gehörten zur dritten Gruppe. Sie haben ihr Essen weder selbst angebaut noch gekauft. Sie haben sich ihre Mahlzeiten erjagt und zusammengesammelt. Genau wie die Tiere. Giraffen pflanzen ja auch keine Bäume und Löwen kaufen sich keine Giraffensteaks im Supermarkt. Giraffen suchen die Savanne nach saftigen Blättern ab und Löwen suchen die Savanne nach leckeren Giraffen ab. Und genau so sammelten unsere Vorfahren wilde Pflanzen und jagten wilde Tiere. Deshalb nennen wir sie Jäger und Sammler. Auch heute noch gibt es einige wenige Gruppen von Menschen, die ihre Nahrung jagen und sammeln. Sie wohnen nicht in Häusern, Dörfern oder Städten und arbeiten nicht in Büros und Fabriken. Meist leben sie in abgeschiedenen Gegenden des Urwalds oder in Wüsten. Wenn Wissenschaftler diese Menschen besuchen und sie eine Zeit lang in ihrem Alltag beobachten, bekommen sie eine Vorstellung davon, wie unsere Urahnen vor Jahrtausenden gelebt haben könnten. Klar, sich heutzutage als Jäger und Sammler durchzuschlagen, ist nicht ganz dasselbe wie in der Steinzeit. Denn nicht mal in der hintersten Ecke des Dschungels oder der Wüste ist man von der modernen Welt ganz abgeschnitten. Wissenschaftler haben zum Beispiel Jäger- und Sammlerkinder gesehen, die mit ausgebreiteten Armen über eine Urwaldlichtung liefen und Motorengeräusche nachahmten. Sie müssen Flugzeuge gesehen haben, die über ihren Dschungel geflogen sind. Natürlich wird jetzt niemand annehmen, dass auch Steinzeitkinder Flugzeuge kannten. Nicht alles lässt sich eins zu eins von heute auf damals übertragen, aber einen kleinen Einblick in unsere frühe Geschichte geben uns die modernen Jäger und Sammler doch.